In ein paar Minuten wird im Ostteil der ehemaligen und künftigen deutschen Hauptstadt Berlin ein außerordentlicher Parteitag der SED eröffnet. Das ist die Partei, die seit 1946 erklärt, sie sei eine sozialistische und wolle eine sozialistische Alternative in Deutschland. Es gibt Leute, die haben das geglaubt. Und ein paar Idealisten halten bis heute an diesem Glauben fest. Diese gründen vielleicht heute Abend eine neue Partei, versuchen kann man's ja. Immerhin hat die bis in diese Minuten noch real existierende SED zugegeben, dass sie verantwortlich für die Staatskrise der DDR sei. Immerhin hat sie ihre Führungsrolle in der Verfassung streichen lassen und ihre ehemaligen Führungsleute unter Hausarrest gestellt oder in U-Haft gesteckt. Heute wurde bekannt, dass selbst gegen den ehemaligen Partei- und Staatschef Erich Honecker ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Und Erich Mielke, Ex-Stasi-Chef, sitzt auch ein. Die bisher beste Nachricht des Tages. Kurz vor dem denkbaren Ende der SED, zumindest der alten SED, haben wir die Geschicke dieser Partei knapp nachgezeichnet. Es könnte, wie angedeutet, ein Nachruf werden. Schon die Gründung der SED stand unter einem schlechten Stern. Die Vereinigung von SPD und KPD zur SED erfolgte per Dekret von oben, ohne Urabstimmung der Mitglieder. Otto Grote wohl, Sozialdemokrat, auf diesem Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946 im Ostberliner Admiralspalast an der Friedrichstraße damals. Ein alter Traum ist Wirklichkeit geworden, die Einheit der deutschen Arbeiterklasse. Grote wohl wurde zusammen mit dem Kommunisten Wilhelm Pieck bei dieser Gründung Vorsitzender der neuen SED. Diese geriet in den folgenden Jahren völlig in stalinistisches Fahrwasser. Die Kommunisten bestimmten allein unter dem Schutz der sowjetischen Besatzungsmacht. Zehntausende Sozialdemokraten wurden verfolgt und zum Teil zu langen Freiheitsstrafen verurteilt. 1948 musste Anton Ackermann seine Konzeption vom besonderen deutschen Weg zum Sozialismus widerrufen. Die SED wurde zur Partei neuen Typus, eine marxistisch-leninistisch-stalinistische Kader- und Kampfpartei. Auf Initiative Josef Stalins entstand am 7. Oktober 1949 die DDR. Erster Mann der SED war de facto von Anfang an Walter Ulbricht, der 1950 offiziell Generalsekretär wurde. Der Altkommunist und Stalinist bestimmte maßgeblich die innenpolitische Entwicklung in der jungen SED und DDR. Walter Ulbricht im Juli 1952 während des Kalten Krieges auf der zweiten Parteikonferenz der SED. In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Die Sozialisierung, besser Bolschewisierung von Partei, Staat und Gesellschaft führte zur Westflucht Hunderttausender. Otto Grote wohl, DDR-Ministerpräsident, im Juni 1953 vorgenossen. Die Flucht nach dem Westen bedeutete die Schaffung einer großen Propaganda-Armee im Westen, die sich gegen den Osten und gegen die Deutsche Demokratische Republik wendete. Wenn sich Menschen von uns abwenden, wenn neben der staatlichen und der wirtschaftlichen Spaltung noch die menschlichen Beziehungen zwischen den Deutschen zerrissen werden, dann ist diese Politik falsch. Das Thema Flucht blieb der DDR bis heute erhalten. Die SED-Herrschaft führte zum Weggang von 3 Millionen Bürgern. Dabei verstand sich der SED-bestimmte Staat DDR als Kernland eines künftigen einigen Deutschlands. Walter Ulbricht auf dem vierten Parteitag der SED 1954. Wir sind für die Einheit Deutschlands, weil die Deutschen im Westen unserer Heimat unsere Brüder sind, weil wir unser Vaterland lieben, weil wir wissen, dass die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands eine unumstößliche historische Gesetzmäßigkeit ist und jeder zugrunde gehen wird, der sich diesem Gesetz entgegenzustellen wagt. Die Kommunisten in der SED forcierten die gesellschaftspolitische Umgestaltung. Die Fluchtbewegung hielt an. Ende der 50er Jahre begannen Bestrebungen, West-Berlin zu neutralisieren. Über diese Teilstadt, über die Westsektoren, kamen Ostberliner und DDR-Bürger relativ einfach in den Westen. Aber die Westalliierten ließen sich durch Chruschtschows Ultimaten nicht beeindrucken. Aus West-Berlin wurde kein dritter deutscher Staat. Die SED sah nach Absperrung dieser Frontstadt. Walter Ulbricht im Juni 1961 auf Fragen einer Westjournalistin während einer internationalen Pressekonferenz in Ost-Berlin. Doher, Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Zwei Monate später, am 13. August 1961, begann der Mauerbau. Dieses Bauwerk sollte bis zum 9. November dieses Jahres Bestand haben. An Mauer und innerdeutscher Grenze verloren seitdem mindestens 190 Menschen ihr Leben, zumeist durch Schusswaffengebrauch. Der letzte Tote, Chris Gaffroy, erschossen am 6. Februar an der Berliner Mauer. Innenpolitisch konsolidierte sich in den 60er Jahren das System. Neue ökonomische Experimente wurden gewagt, die allerdings gegen Ende des Jahrzehnts versandeten. 1968 verabschiedete die DDR-Volkskammer eine zweite Verfassung, die die alte vom 7. Oktober 1949 ablöste. Walter Ulbricht, seit September 1960 Staatsratsvorsitzender und nach wie vor der erste Mann der SED, im April 1968 vor der Kammer. Die Verfassung enthält die grundlegenden Bestimmungen für die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus und gibt die strategische Orientierung auf den Sieg des Sozialismus. Unsere Verfassung wird die demokratischste Verfassung sein, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Anfang der 70er Jahre zeigte sich die internationale Entspannung deutlicher. Über deutsche Angelegenheiten, insbesondere über Berlin, verhandelten die alten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Walter Ulbricht, der die Zeichen der Zeit nicht verstand, wurde zum Hindernis für die Sowjets. Am 3. Mai 1971 gab er die Führung der SED an Erich Honecker ab, blieb aber bis zu seinem Tode Anfang August 1973 Staatsratsvorsitzender. Unter Erich Honecker erreichte die DDR nach dem Berlin-Abkommen, nach Verkehrsvertrag und nach Abschluss des Grundlagenvertrages zwischen den beiden deutschen Staaten im Dezember 1972 internationale Anerkennung. Im September 1973 wurde sie zugleich mit der Bundesrepublik in die UNO aufgenommen. Otto Winzer, der damalige Außenminister, bei der UNO-Aufnahme in New York. Ein Vierteljahrhundert bestehen nunmehr zwei voneinander unabhängige, souveräne deutsche Staaten mit gegensätzlichen Gesellschaftsordnungen. Aus der Gegensätzlichkeit der gesellschaftlichen und politischen Ordnungen ergibt sich als zwingende Schlussfolgerung, dass zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinigung niemals möglich sein wird. Innenpolitisch setzte die SED unter Honecker auf die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie auf eine gewisse Liberalisierung im kulturellen Bereich. Außenpolitisch suchte die Partei den Schulterschluss mit der KPdSU stärker denn je und unterstützte intensiver als zuvor sogenannte Befreiungsbewegungen. Henning von Lewies. Solidaritätsbewegung in der ganzen Welt ist eine Kraft, die täglich auch auf unsere Arbeit zählt. Wir fordern Hände weg vom Volk in Nicaragua, bleibt zu Hause, USA. Die Solidarität wird siegen, Managua wird nicht unterliegen. Die Friedenstauben werden fliegen über Nicaragua. Solidarität wird siegen, verkündete die SED, ließ Friedenstauben fliegen und lieferte Panzer nach Äthiopien. Wie der stellvertretende DDR-Verteidigungsminister Generaloberst Joachim Goldbach jetzt gegenüber ADN erklärte, seien auf Weisung Erich Honeckers insgesamt 200 Panzer pro forma nach Äthiopien verkauft worden, ohne dass das Geld je eingefordert werden sollte. Eine Enthüllung, die niemanden überrascht. Schon 1979 hatte Honecker in Äthiopien öffentlich verkündet: Die Deutsche Demokratische Republik hat keinen Augenblick gezögert, als es sich darum handelte, euch Waffen, euch Brot zu übermitteln, damit ihr erfolgreich euren Kampf führen konntet. Nicht nur Waffen und Brot gab es für Äthiopien, auch Staatssicherheit aller DDR und nicht zuletzt Marxismus-Leninismus-Ideologie-Export. Real existierender Sozialismus als Exportartikel. Die stalinistische SED scheute keine Kosten und Mühen, um das Produkt und das Volk unter die Völker der Welt, vor allem der Dritten, zu bringen. Wenn die politische Farbe stimmte, ließ sich die Honecker-Partei nicht lumpen. Mischte sie mit den afrikanischen Feldzügen zur Ausbreitung des Sozialismus, nach dem Motto, Kalaschnikow nicht Coca-Cola, bringt Selbstbestimmung für Angola. Dass auf den Trümmern des portugiesischen Kolonialimperiums kommunistische Diktaturen errichtet wurden, war nicht zuletzt das Werk der SED. Die schwarzen Roten dankten mit Hochrufen auf Honecker und seine Partei. Viva! Viva, o camarada Erich Honecker! Viva! Viva, o povo da RDA! Viva! Viva, o socialismo! Mit Hilfe der SED machte man aus afrikanischen Befreiungsbewegungen kurzerhand marxistische Einheitsparteien. Diktatoren wie Mosambiks Staats- und Parteichef Samora Machel fuhren voll auf das Modell DDR ab, sagten und sangen Dankeschön SED, Kanimambo Psua. Kanimambo Psua. Dank. Danke SED. Kanimambo Povo der Republika Demokratica Alemana. Dank dem Volk der Deutschen Demokratischen Republik. Kanimambo echte Solidarität. Dank für diese Solidarität. Kanimambo, Kanimambo, Frelimo, Kanimambo, Kanimambo, Frelimo, Kanimambo, Kanimambo. Jahrelang, jahrzehntelang füllte die SED Fässer ohne Boden, verschwendete Unsummen, um mehr oder minder brutale marxistische Regime am Leben zu halten, im Namen der anti-imperialistischen Solidarität. Erich Honecker kämpfte an fernen Fronten, während die DDR immer tiefer im Morast von Korruption und Machtmissbrauch versank. Als Michail Gorbatschow außenpolitischen Abenteuern in der Dritten Welt eine klare Absage erteilte, als die marxistischen Kartenhäuser in Übersee eines nach dem anderen einzustürzen begannen, war auch für Honecker der Traum vom Export des stalinistischen SED-Sozialismus ausgeträumt. Er musste sich nach neuen Kampfgefährten umsehen. Und die hoffte er 1986 in China zu finden. Wir haben eine neue Seite in den Beziehungen zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunistischen Partei Chinas aufgeschlagen. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf. Zum Kampf sind wir bereit. Dem Kalibnet, dem haben wir geschworen. Deutschlandpolitisch mauerte die SED unter Honecker und versuchte sogar eine Zwei-Nationen-Theorie durchzusetzen, wenigstens zeitweise. Deutschland und die Welt merkte auf, als Erich Honecker Anfang 1981 die deutsche Einheit unter sozialistischen Vorzeichen nicht ausschloss. Wenn heute bestimmte Leute im Westen großdeutsche Sprüche klopfen und so tun, als ob ihnen die Vereinigung beider deutscher Staaten mehr am Herzen liegen würde als ihre Brieftasche, dann möchten wir Ihnen sagen, seid vorsichtig. Der Sozialismus klopft eines Tages auch an eure Tür. Und wenn der Tag kommt, an dem die Werkstätten der Bundesrepublik Deutschland an die sozialistische Umgestaltung der Bundesrepublik gehen, dann steht die Frage der Vereinigung beider deutscher Staaten ja vollkommen neu. Wie wir uns dann entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen, wie wir uns dann entscheiden, dürfte wohl kein Zweifel bestehen. In den 80er Jahren kam die SED unter Erich Honecker immer stärker in Schwierigkeiten. Innenpolitisch hatte sich die Situation durch die Ausbürgerung und den Weggang vieler Künstler in der zweiten Hälfte der 70er Jahre verschärft. Und das politische System erwies sich als nicht lernfähig. Die SED hielt unbeirrt an ihrer Führungsrolle fest. Die Bürger mussten an Wahlen teilnehmen, die keine waren. Egon Krenz, damals Politbüromitglied und Vorsitzender der DDR-Wahlkommission, zum Wahlergebnis der letzten Volkskammerwahlen. Nach einem ereignisreichen, von Lebensfreude und Zukunftsgewissheit getragenen Wahltag kann ich Ihnen zu dieser Stunde mitteilen, dass die Wahlen zur Volkskammer, zur Stadtverordnetenversammlung von Berlin und zu den Bezirkstagen zu einem einmütigen Votum für die Kandidaten der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden. Für den gemeinsamen Wahlvorschlag der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden 12.391.117 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 99,94%. Das war im Juni 1986. Im Mai dieses Jahres bewährte sich Krenz erneut als Wahlfälscher. Anfang Oktober beglückwünschte er die chinesischen Kommunisten in Peking zur blutigen Niederschlagung der Reformbewegung. Trotzdem machte ihn die SED im Oktober zum Generalsekretär der Partei und setzte am 24. Oktober seine Wahl zum Staatsratsvorsitzenden durch, in beiden Ämtern als Nachfolger von Erich Honecker. Krenz danach vor der Volkskammer: Wir alle sind Teil unseres Volkes und haben keine anderen Interessen als das Volk. Unser Privileg, verehrte Abgeordnete, unser Privileg heißt harte, zuverlässige, dem Volk nutzbringende Arbeit. Nur so ist Vertrauen zu gewinnen und zu erhalten. Ja, es ist eine vom Leben bestätigte Wahrheit. Wir brauchen die sozialistische Demokratie wie die Luft zum Atmen. Aber die Bürger und die Genossen der SED glaubten diesem Mann nicht. Die friedliche Revolution, die neue deutsche Oktoberrevolution in der DDR, wollte neue Männer für neue Politik. Am letzten Sonntag trat Krenz als SED-Generalsekretär zurück, zusammen mit dem gesamten Zentralkomitee und dem Politbüro. Am Mittwoch auch als Vorsitzender des Staatsrates und des Nationalen Verteidigungsrates. Amtsmissbrauch, Verbrechen, Vergehen, Korruption, Selbstbetrug, Lüge und Täuschung in der Zeit der Stagnation, den 80er Jahren, führte die SED in die tiefste Krise seit ihrer Gründung. Eine neue Partei wird gefordert, selbst von ehemaligen Politbüromitgliedern wie von Herbert Heber, den Erich Honecker ins Irrenhaus eingewiesen hat. Heber Anfang der Woche im DDR-Fernsehen: Wir müssen nach vorne gucken. Ich meine, es muss alles bereinigt werden. Ja. Wir brauchen eine neue Partei. Wir müssen eine neue Partei machen. Eine Partei, eine demokratisch-sozialistische Volkspartei oder mit einem anderen Namen. Und nicht nur mit anderem Namen, es soll kein Generalsekretär mehr gehen. Es soll kein Zentralkomitee mehr geben, es soll einen Vorsitzenden, es soll einen Vorstand geben, normal. Es muss kein Politbüro mehr geben. Ich würde, nach meiner Meinung, soll man das beenden. Das sind Prägungen aus stalinistischer Zeit eigentlich übernommen. Man muss einen völlig neuen Weg gehen. Das ist meine Meinung. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft haben auf ihrem Gipfeltreffen in Straßburg im Grundsatz die Einrichtung einer Entwicklungsbank für Osteuropa beschlossen. Die genauen Modalitäten wie Kapitalausstattung und Arbeitsweise wurden jedoch noch nicht festgelegt. Der französische Außenminister Dumas teilte am späten Abend mit, auf dem Gipfel sei ferner die Schaffung eines Ausbildungsfonds für die osteuropäischen Länder vereinbart worden. In einer Osteuropa-Erklärung wurde das Recht der Deutschen auf Einheit durch freie Selbstbestimmung anerkannt, wobei diese Formulierung allerdings in einem gesamteuropäischen Zusammenhang eingebettet wurde. Bundeskanzler Kohl hat bestritten, auf dem Straßburger EG-Gipfel eine Garantie für die polnische Westgrenze abgegeben zu haben. Im ersten deutschen Fernsehen verneinte Kohl die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland die Oder-Neiße-Grenze endgültig anerkenne. Ein EG-Sprecher hatte vorher gesagt, der Kanzler habe in der Gipfelrunde versichert, dass eine Änderung der Oder-Neiße-Linie nicht in Frage komme. In dem Fernsehinterview meinte Kohl, es sei allgemein die Frage nach den Grenzen in Europa gestellt worden. Dazu habe er auf den 8. Punkt seines 10-Punkte-Plans zur Deutschlandpolitik hingewiesen, in dem sich die Bundesregierung zur KSZE-Schlussakte bekenne. Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatte 1975 in Helsinki festgelegt, dass die bestehenden Grenzen gelten und nur mit friedlichen Mitteln verändert werden können. Kohl präzisierte in der Fernsehsendung, von einigen Gipfelteilnehmern sei nicht nach der polnischen Westgrenze, sondern nach der innerdeutschen Grenze gefragt worden. Noch wisse man aber nicht, wie es mit der Bundesrepublik und der DDR weitergehe. Dies sei ein langfristiger Prozess und werde nicht in Straßburg entschieden. Der außerordentliche Kongress der SED hat gestern Abend in Ost-Berlin vor der Wahl eines neuen Vorstands über die Krise der Partei diskutiert. Forderungen nach einem völlig erneuerten demokratisch-sozialistischen Programm prägten die Diskussion der fast 3000 Delegierten. Die große Mehrheit wandte sich aber zugleich gegen die Auflösung oder Spaltung der SED. Offen blieb zunächst, ob die Partei ihren Namen beibehält. Kurz vor Mitternacht wurde der Parteitag nach 20 Redebeiträgen unterbrochen. Der Tagungsleiter, Dresdens Oberbürgermeister Berghofer, erklärte, in der Pause wolle er mit den Delegationsleitern der Bezirke über den Fortgang des Kongresses beraten. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung lagen rund 300 Wortmeldungen vor. Vor wenigen Minuten gemeldet, hat die SED die Öffentlichkeit vom Parteitag ausgeschlossen. Die Kommunistische Partei der CSSR ist bereit, in der künftigen Regierung nur noch eine Minderheit der Minister zu stellen. Regierungssprecher Janssen sagte gestern Abend in Prag, das Kabinett unter dem neuen Ministerpräsidenten Schalfa solle zur einen Hälfte aus Mitgliedern der politischen Parteien und zur anderen Hälfte aus Parteilosen bestehen. Die Bildung des Kabinetts werde noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die bis vor wenigen Wochen mächtigsten Männer der DDR wurden nicht nur inzwischen mit Schimpf und Schande aus der Staatspartei ausgeschlossen. Ihnen wird nun der Prozess gemacht. Gegen Erich Honecker, den früheren Staats- und Parteichef der DDR, und seine engsten Mitarbeiter wurden heute Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nur wegen seines schlechten Gesundheitszustandes wurde Honecker selbst, im Gegensatz zu vielen seiner ehemaligen Getreuen, nicht inhaftiert. Einzelheiten von Peter Kapern. Die Abrechnung mit den Spitzenfunktionären der abgehalfterten SED läuft weiter. Die DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera meldete am Nachmittag, dass die Generalstaatsanwaltschaft in Ost-Berlin rechtliche Schritte gegen weitere ehemalige Politbüromitglieder eingeleitet hat. Ermittlungsverfahren gegen Erich Honecker, Erich Mielke, Willi Stoff, Günter Kleiber, Werner Krolikowski und Hermann Axen hat der Generalstaatsanwalt eingeleitet. Die Häuser der Verdächtigen wurden durchsucht. Mit Ausnahme des ehemaligen Staats- und Parteichefs Honecker sowie des vormaligen ZK-Sekretärs für internationale Verbindungen, Hermann Axen, wurden alle festgenommen. Erich Honecker, so die Generalstaatsanwaltschaft, sei so schwer erkrankt, dass er weder vernehmungs- noch haftfähig sei. Hermann Axen entging vorläufig der Untersuchungshaft, der er sich wegen einer Augenoperation in Moskau aufhalte. Erich Mielke, ehemaliger Stasi-Chef, Ex-Regierungschef Stoff, und sein Stellvertreter Kleiber sowie dem vormaligen ersten stellvertretenden Ministerpräsident Krolikowski wird ebenso wie Honecker und Axen zur Last gelegt, sie hätten durch Amtsmissbrauch und Korruption die Volkswirtschaft schwer geschädigt und sich persönlich bereichert. Zwei Beispiele: Werner Krolikowski errichtete für seinen Sohn einen luxuriösen Bungalow auf Staatskosten. Auch der Sohn von Günter Kleiber wäre schon in ein aus der Staatskasse finanziertes Eigenheim eingezogen, wenn die mittlerweile wachsame DDR-Presse dies nicht aufgedeckt hätte. Schon seit dem Wochenende sitzen neben anderen der ehemalige Wirtschaftslenker Günter Mittag und Ex-Gewerkschaftschef Harry Tisch in Untersuchungshaft. Die heute Festgenommenen waren zu Wochenbeginn zunächst unter Hausarrest gestellt worden. Gegen diese Maßnahme der Generalstaatsanwaltschaft gab es allerdings heftige Proteste. Sie war durch die geltende Strafprozessordnung nicht abgedeckt. Erst in der vergangenen Nacht unterstützten die am runden Tisch sitzenden Parteien und Gruppierungen diese Kritik an den Strafverfolgungsbehörden. Heute nun reagierte die neue Leitung der Generalstaatsanwaltschaft. Rechtliche Schritte wurden übrigens nicht nur gegen SED-Mitglieder eingeleitet. Die Aktuelle Kamera. Auf Anzeige des CDU-Hauptvorstandes ermittelt der Generalstaatsanwalt gegen den früheren Parteivorsitzenden Göttingen. Er soll finanzielle Manipulationen zum Nachteil sozialistischen Eigentums begangen haben. Am Dienstag mussten die bis dahin amtierenden Chefs der Generalstaatsanwaltschaft ihre Posten niederlegen. Ihnen war vorgeworfen worden, Ermittlungen gegen verdächtige Funktionäre zu verzögern. Ob der Zorn der DDR-Bürger über korrupte Spitzenkader und verschleppte Ermittlungen gegen sie mit den Maßnahmen von heute zu besänftigen ist, ist mehr als fraglich. Peter Kapern zu den wohl aufsehenerregendsten Meldungen dieses Tages. Unterdessen kommen derzeit in der Sporthalle des Ostberliner Fußballclubs Dynamo die etwa 2700 Delegierten der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, zu ihrem außerordentlichen Parteitag zusammen. Und außerordentlich ist alles an der bevorstehenden Konferenz. Die Partei, die 40 Jahre lang die führende Kraft der DDR war, kämpft um ihr politisches Überleben. Ein spannender Parteitag mit offenem Ende steht bevor. Harald Kleinschmidt gibt einen Ausblick. Lange Zeit war der Tagungsort ungewiss. Die einst zu mächtige SED darf ihre 2700 Delegierten nicht mehr im Palast der Republik zusammentreten lassen. Sie muss sich mit der Dynamo-Sporthalle weit ab vom Zentrum begnügen. Es gibt keine stundenlangen Live-Übertragungen des Fernsehens mehr und selbst die Tagesordnung war bis zuletzt umstritten. Letzter Stand: In einer Stunde eröffnet der Vorsitzende des Parteitags Vorbereitungskomitees, Generaldirektor Herbert Kroker. Danach spricht außerhalb der Tagesordnung Ministerpräsident Hans Motrow zur Lage im Lande. Und die ist kritisch, wie man weiß. Gerüchte über gewaltsame Ausschreitungen im Lande schwirren hier durch das Pressezentrum. Meldungen, die sowjetischen Truppen seien in Alarmbereitschaft, wurden dementiert. In geschlossener Sitzung erfolgt nach der Motrow-Rede die Konstituierung des Parteitags. Sollten sich die Delegierten, so heißt es in einer Mitteilung, für die Weiterführung in geschlossener Sitzung entscheiden, wird der vom Parteitag zu wählende Pressesprecher zu Briefings ins Pressezentrum kommen. Andernfalls wird die Presse zugelassen, allerdings auch nur in begrenztem Maße. Die Plätze sind etwas begrenzt, das muss ich sagen. Das weiß ich noch nicht genau, aber man kann in etwa davon ausgehen, dass wir Platz haben für 10 Fernsehteams, für 10 Reporter, Bild und für in etwa 30 schreibende Journalisten. Den über 1000 hier angereisten Medienvertretern bleibt dann nur die Parteitagsbeobachtung via Monitore. Der Verlauf des Parteitags ist ebenfalls völlig ungewiss. Angestrebt wird die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Partei, der Bruch mit dem stalinistischen System. Das alles will man in einer Nachtsitzung nötigenfalls bis in den Samstagmorgen hinein durchziehen. Aber niemand weiß zur Stunde, was am Ende stehen wird. Eine neue Partei mit neuem Namen oder eine in zwei Lager gespaltene Partei mit einem kommunistischen und einem sozialdemokratischen Flügel. Es wird mit Sicherheit kein Politbüro und kein Zentralkomitee mehr geben, sondern nur noch einen Vorstand. Und es ist genauso unsicher, ob der neue Vorsitzende dann Wolfgang Berghofer, Herbert Kroker oder Gregor Gysi heißen wird. Morgen früh wird sich der neue Mann der Presse vorstellen. Wer immer es sein wird, zu beneiden ist er um dieses Amt nicht. Die Ereignisse in der DDR bestimmen zu einem großen Teil jedenfalls auch das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft im elsässischen Straßburg. Die Bundesregierung erhofft sich von diesem Treffen eine Unterstützung für ihr Ziel der deutschen Einheit. Die Partner wiederum sind interessiert zu erfahren, ob und wie weit Bonn eine zügige Weiterentwicklung der Gemeinschaft mit dem Ziel einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mittragen oder gar fördern will. Zum Stand der Beratungen Direktor Straßburg Hans-Peter Probst. Schon die Begrüßung von Bundeskanzler Kohl durch den Gastgeber Frankreichs Staatspräsidenten Mitterrand am Vormittag ließ erkennen, dass die deutsch-französischen Differenzen über den Zeitplan für die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion, dass die Verstimmung wegen des 10-Punkte-Plans des Kanzlers zur Deutschlandpolitik nicht vollständig ausgeräumt sind. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem die neue mehrheitlich nicht kommunistische Regierung der Tschechoslowakei und damit einhergehend der Rücktritt von Staatspräsident Gustav Husak, Demonstrationen jetzt auch in Bulgarien, der umstrittene Führungsanspruch des sowjetischen Kommunisten als Tagungsthema des Zentralkomitees in Moskau, die Verleihung der Karl-von-Ossietzky-Medaille an die politischen Pastoren Antje Vollmer aus der Bundesrepublik und Friedrich Schorlemmer aus der DDR und in der Kolumne schließlich der rasante Abbau gewohnter Feindbilder auch bei uns. Zunächst aber zur Ankündigung, dass morgen im Gebäude des Alliierten Kontrollrates in West-Berlin eine Vier-Mächte-Konferenz stattfinden werde. Lutz Krieger berichtet. Die Nachricht kam für Bundesregierung und Berliner Senat nicht unvorbereitet. Trotzdem ist die kurzfristige Einberufung einer Botschafterkonferenz der vier Siegermächte ein deutliches Signal an beide deutsche Staaten. Alleingänge von Lufthansa, der Bundesrepublik Deutschland und DDR Interflug über neue Flugkorridore für die jeweiligen deutschen Gesellschaften mit Billigung der Regierungen in Bonn und Ostberlin wird es nicht geben. Die USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich treten in Deutschland über Deutschland als Siegermächte auf. Der amerikanische Außenminister Baker, der am Dienstag Berlin-West besucht und eine Rede, so wörtlich angekündigt, an die deutsche Nation halten wird, wird dazu einiges zu sagen haben. Was sind die Tatsachen? Am Freitag meldete die Süddeutsche Zeitung eine Absprache zwischen Lufthansa und Interflug über neue Luftkorridore für den innerdeutschen Flugverkehr. Zugleich aber damit verbunden den späteren Einstieg direkter, devisenträchtiger Interfluglinien nach Westeuropa und direkter Überfluglinien der Lufthansa über den nordischen Raum in andere Kontinente. Die zeitliche Genehmigung innerdeutscher Fluglinien durch Bundesverkehrsminister Zimmermann signalisierte Bonner Zustimmung. Die Frage blieb, wie werden die drei Westalliierten und die Sowjetunion reagieren, die über die in Westberlin liegende Luftsicherheitszentrale den einzigen freien, von der DDR unkontrollierten Zugang nach Berlin-West beaufsichtigen. Noch blieb der von Präsident Reagan im Juni 1987 gemachte Vorschlag an die Sowjetunion, den Luftverkehr von und nach Berlin-West international auszuweiten und eine Zusammenarbeit der beiden Flughäfen Berlin-Tegel-West und Berlin-Schönefeld-Ost anzustreben, ohne konkrete Antwort aus Moskau. Doch wollen beide Gesellschaften über Deutschland-West und Deutschland-Ost neue Korridore schaffen, tangieren sie alliierte Vorbehaltsrechte. Flugzeuge der Lufthansa zum Beispiel könnten zwar in Leipzig, nicht aber in Berlin-Tegel landen, weil dafür das Einfliegen in den alliierten Luftkorridor nötig wäre. Eine Genehmigung dafür liegt bisher nicht vor. Jetzt wollen die vier Siegermächte neu regeln. Kontrolle des Luftverkehrs im Luftraum nach Berlin, die Flugpläne und die Flugsicherung. Das Vier-Mächte-Abkommen, das den Transitverkehr regelt, würde damit erweitert. Der gleiche Kreis, die Botschafter der vier Siegermächte, der gleiche Ort, das alliierte Kontrollratsgebäude, die Symbolik ist nicht zufällig. Die politische Neuordnung zwischen beiden deutschen Staaten erfährt ihre politischen Abhängigkeiten. USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich nehmen eine Rechtssicherung vor. Zum ersten Mal seit 41 Jahren hat die Tschechoslowakei eine Regierung, in der die Kommunisten in der Minderheit sind. Die Demokratiebewegung in der CSSR, repräsentiert durch das Bürgerforum, hat also die Kommunistische Partei zu dieser notariellen Beglaubigung ihres politischen Bankrotts gezwungen. Und dazu gehört auch der Rücktritt, der heute vollzogene Rücktritt des Staatspräsidenten Gustav Husak. Jan Metzger in Prag, wer sind die neuen Leute im Kabinett des Ministerpräsidenten Schalfa? Die Kabinettsliste umfasst insgesamt 21 Namen, Schalfa eingeschlossen. Die Minister, die er berufen hat, und das ist das wichtigste Kennzeichen dieses Kabinetts, sind mehrheitlich keine Mitglieder der Kommunistischen Partei. Die Kommunisten stellen 10 Minister, 7 Minister sind parteilos. Das sind alles Leute, die vom Oppositionellen Bürgerforum vorgeschlagen worden sind. 2 Minister stellen die Sozialisten und 2 Minister die Volkspartei. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, wie die Kabinettsspitze konstruiert ist. Marian Schalfa ist mit 2 Stellvertretern ausgestattet. Sein erster Stellvertreter ist Walter Komarek, der bekannte und beliebte Direktor des Prognoseinstitutes bei der Akademie der Wissenschaften, der Mitglied der Kommunistischen Partei ist, aber dennoch einen ausgezeichneten Ruf auch in der Opposition genießt. Sein zweiter Stellvertreter ist ein Mann, der direkt vom Bürgerforum in die Regierung gekommen ist. Jan Czarnogórski ist einer der Unterzeichner der Charta 77. Er ist deswegen lange Zeit mit Berufsverbot belegt worden und ist erst vor 14 Tagen wieder aus dem Gefängnis gekommen. Es hätte wenig Sinn, dass ich Ihnen die ganze Kabinettsliste jetzt vortrage. Wie gesagt, wichtigstes Anzeichen, die Kommunisten sind mit 10 Ministern, stehen mit 10 Ministern, 11 Ministern anderer Couleur gegenüber. Auch mit dem neuen Außenminister Jiří Dienstbier kommt ein Reformer ins Kabinett. Zum klassischen Schema kommunistischer Machtübernahme aber gehört es ja immer, die Herrschaftsinstrumente Armee und Polizei unter ihre Kontrolle zu bringen. Wie sind jetzt diese Ministerien für Verteidigung und für Inneres besetzt? Beim Verteidigungsministerium konnte sich die Opposition nicht durchsetzen. Sie hatte ja gefordert, dass der neue Verteidigungsminister ein Zivilist werden solle. Er ist der neue Verteidigungsminister, ist der alte Verteidigungsminister, also der letzte der Regierung Adamec. Miroslav Vacek ist ein Militär, kommt aus dem Militär. Also in diesem Punkt hat sich das Bürgerforum nicht durchsetzen können. Anders in der Frage des Innenministeriums. Interessanterweise hat dieses Kabinett keinen Innenminister, sondern die Funktionen des Innenministeriums werden gemeinsam ausgeübt vom Ministerpräsidenten selbst, also von Marian Schalfa, von Walter Komarek, seinem ersten Stellvertreter, und von Jan Czarnogórski, seinem zweiten Stellvertreter. Man kann sagen, dass er eine Art Experte ist, wegen seiner Vergangenheit als politischer Dissident und wegen der Verfolgung, der ausgesetzt war. Es hat Jubel ausgelöst heute bei der großen Demonstration auf dem Wenzelsplatz, wo die neue Kabinettsliste bekannt gegeben worden ist, als die Leute hörten, dass einer der ihren in Zukunft zum Beispiel den gefürchteten Staatssicherheitsdienst kontrollieren wird. Ja, heute ist ja auch einer der letzten Männer der alten Riege, Gustav Husak, zurückgetreten. Als Kandidat wird gehandelt, als Kandidat der Opposition wohlgemerkt, Václav Havel, der bekannte Regimekritiker und Schriftsteller. Das ist der Name, der am häufigsten zu hören ist. Es sind aber auch andere Namen zu hören. Also der Name Dubček ist überhaupt nicht aus dem Gespräch. Außerdem gibt es Spekulationen, dass vielleicht auch der zurückgetretene Ministerpräsident Ladislav Adamec derjenige sein könnte, der Staatspräsident wird. Es sind alles bisher Spekulationen, alles bisher Gerüchte, zumal die Prozedur, in der der neue Staatschef gewählt werden wird, bisher noch nicht restlos klar ist. Klar ist, dass das Parlament ihn wählen wird. Unklar ist, ungewiss ist, wann das passieren wird. Das Parlament wird Dienstag zusammentreten, mit Sicherheit um die Regierungserklärung des neuen Regierungschefs, des Ministerpräsidenten, zu hören. Dann wird man sicher auch Näheres zu der Frage wissen, wann nun die Wahl des Staatspräsidenten ansteht. Husak ist um 16:30 heute Nachmittag zurückgetreten. Er hatte das gestern Abend in einer Fernsehansprache angekündigt und hatte gesagt, ich will damit weitere Entwicklungen erleichtern. Dankeschön, Jan Metzger in Prag. Gerade einen Monat nach der Entmachtung und Absetzung des bulgarischen Staats- und Parteichefs Todor Živkov gehen auch in Sofia Menschen für mehr Demokratie und für das Verschwinden des kommunistischen Machtmonopols auf die Straße. Allein heute waren es mehr als 50.000, hören Sie Georg von Hübenet. Die innenpolitischen Ereignisse in der DDR, der CSSR und der Sowjetunion bestimmen nicht nur die Geschwindigkeit des Demokratisierungsprozesses in Bulgarien, sondern auch seine Qualität, wie dies das Plenum des Zentralkomitees der bulgarischen KP bestätigt. Aber dem erst seit einem Monat in Amt befindlichen bulgarischen Partei- und Staatspräsidenten Peter Mladenov ist es noch nicht gelungen, die Gefahr zu bannen, dass ihn das gleiche Schicksal wie Egon Krenz ereilt, der zusammen mit Mladenov und anderen Funktionären aus dem Ostblock in Moskau seine politische Grundausbildung erhalten hatte. Der gestürzte Altstalinist Todor Živkov hinterließ nämlich nicht nur Betonfundamente seiner totalitären Herrschaft, sondern wie zuvor der in der DDR entmachtete Alleinherrscher Erich Honecker auch Spuren von unzähligen Korruptionsaffären, all jene Spitzenfunktionäre, die ihn Jahrzehnte ohne Widerspruch begleitet haben. Auch auf der Protestkundgebung der Alternativgruppen in Sofia wurde erneut die Frage nach den Sonderläden für hohe Parteifunktionäre und anderen materiellen Privilegien laut gestellt, die bisher unbeantwortet blieb, auch von Mladenov. Aber die Bulgaren geben sich mit den von der jetzigen Parteispitze gezielt ausgestreuten Einzelheiten über das Luxusleben von Živkov nicht mehr zufrieden, sondern sie wollen neue Einzelheiten über das korrumpierte Živkov-Regime im Ganzen mit all den dazugehörenden Namen erfahren. Hier tickt eine innenpolitische Zeitbombe, ähnlich wie in der DDR, die mit einem Zeitzünder versehen ist. Stattdessen konsolidiert sich zunehmend die Universität von Sofia zum eigentlichen Motor des Demokratisierungsprozesses. Als EZH hat sie formell ihre politische Autonomie dem bulgarischen Regime abgerungen. Doch wollen die Studenten der Philosophischen Fakultät so lange ihren Streik fortsetzen, wie ihnen das bulgarische Parlament, das am Donnerstag zusammentreten wird, auch gesetzlich die politischen Freiheiten nicht garantiert. Auch in dem zugelassenen Bund demokratischer Kräfte, der alle politischen Alternativgruppen zu einer einzigen politischen Kraft der Opposition vereinigen soll, sehen die Studenten einen Trick von Mladenov der Zeit für die Konsolidierung der bulgarischen KP auf der Basis der sowjetischen Perestroika und Glasnost-Reformen gewinnen möchte. Es heißt, Mladenov wolle die noch unorganisierten Alternativgruppen, die gänzlich verschiedene Zielsetzungen, Weltanschauungen und somit auch Ambitionen haben, dadurch unwirksam machen, dass er sie in eine einzige Oppositionspartei hineinpresse, die zudem bereits von Kommunisten unterwandert sei. Die Mitglieder dieses bundesdemokratischen Kräfte müssten aufgrund ihrer Gegensätze sich zwangsläufig mit sich selbst und nicht mit dem Regime und ihrem Demokratisierungsprozess beschäftigen. Auch in der Sowjetunion sieht sich Michail Gorbatschow mit der Forderung nach einer Abschaffung des politischen Alleinvertretungsanspruchs der KPDSU konfrontiert. Das Thema wurde am Wochenende vom Zentralkomitee der Kommunisten ebenso behandelt wie die Entwicklung in der DDR. Aus Moskau Einzelheiten von Hans-Peter Riese. Auf seiner ganztägigen Plenarsitzung am Samstag hat das Zentralkomitee der KPDSU unter Vorsitz seines Generalsekretärs Gorbatschow die führende Rolle der Partei in der Sowjetunion noch einmal bekräftigt. Gorbatschow lehnte in einem Grundsatzreferat eine Änderung des Artikel 6 der sowjetischen Verfassung, in dem diese Rolle festgeschrieben wird, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Wir sehen die KPDSU als eine konsolidierende und einigende politische Kraft und einen Garanten für die revolutionäre Erneuerung unseres Landes und der Kräftigung seines internationalen Prestiges, so Gorbatschow vor dem Zentralkomitee. Politbüromitglied Vadim Medvedev, der die Ergebnisse des Plenums am späten Samstagabend vor der Presse in Moskau erläuterte, fügte hinzu, der Artikel 6 der Verfassung sei zwar kein Tabu mehr, aber eine Veränderung könne allenfalls im Rahmen einer umfassenden Verfassungsreform in Angriff genommen werden. Das Zentralkomitee beschloss die Schaffung eines sogenannten Büros der Russischen Föderation, dessen 17 Mitglieder vom ZK gewählt wurden. An seiner Spitze steht Generalsekretär Gorbatschow in Personalunion. Die Russische Föderation, die größte der 15 Sowjetrepubliken, hat keine eigene Parteiorganisation. Das Büro, eine Art Parteipräsidium, soll auch keine operativen Aufgaben haben und auch über keinen eigenen Apparat verfügen. Es arbeitet, wie es heißt, im Rahmen des ZK-Apparates. Seine Mitglieder werden in ihrer überwiegenden Mehrheit dem ultrakonservativen Parteiflügel zugerechnet. Gorbatschow ist hier einen Kompromiss eingegangen, um die Gründung einer eigenen, unabhängigen russischen Parteiorganisation noch einmal zu verhindern. Ferner beschloss das Plenum, für Januar bereits eine erweiterte Tagung des ZK einzuberufen, um den 28. Parteitag, der auf den Herbst des kommenden Jahres vorgezogen worden ist, vorzubereiten. Gorbatschow kündigte an, dass auf diesem Parteitag ein neues Statut der Partei und ein Aktionsprogramm verabschiedet werden sollen. Die bevorstehenden Wahlen zu den Parlamenten der Republiken in der UdSSR werden vom Zentralkomitee für so wichtig gehalten, dass die Gesamtpartei mit einem Programm antreten will. Auf der am Dienstag beginnenden zweiten Sitzungsperiode des Volkskongresses wird die Partei den Vorschlag machen, ein Komitee für Verfassungsaufsicht zu schaffen, dessen Mitglieder nicht Abgeordnete sein müssen und vom Vorsitzenden, also Gorbatschow, vereidigt werden. Parallel zum ZK hat die Oppositionsgruppe um Boris Jelzin ebenfalls eine Plattform für den Kongress verabschiedet. Dabei wurde der Streikaufruf unterstützt, mit dem am Montag in der Sowjetunion 2 Stunden lang die Forderung nach Streichung des Artikel 6 aus der Verfassung unterstützt werden soll. Vadim Medvedev hatte am Samstagabend gesagt, wer als Kommunist diesen Aufruf unterstütze, der gerate mit der kommunistischen Ethik in Konflikt. Dies habe die Mehrheit des Plenums in der Debatte zum Ausdruck gebracht. In seinem Grundsatzreferat vor dem Plenum hat Michail Gorbatschow noch einmal seine Haltung zur deutschen Frage unterstrichen. Die Existenz zweier deutscher Staaten, so der Generalsekretär, gehöre zu den Nachkriegsrealitäten. Ein Abweichen davon würde, so wörtlich, die Gefahr einer Destabilisierung in Europa mit sich bringen. Jeder Auflösung des Warschauer Paktes erteilte Gorbatschow eine klare Absage. Dass zwei politisch engagierte Menschen aus der Bundesrepublik und der DDR gleichermaßen für ihre Verdienste um die demokratische Kultur geehrt werden, gehört mit zu den sagenhaften Entwicklungen im Deutschland dieser Tage.